Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Willkommen bei Agora Hamburg, öffentliche Diskussionen zur Tür, was man selber wählt. Ich bin Nathan, du kannst dich vorstellen, deinen Vornamen, wenn du möchtest, musst du auch. Ich bin der Ragnar. Ragnar? Ja. Herzlich willkommen, Ragnar. Worüber sprechen wir? Was ist unser Thema? Also es geht natürlich um ein politisches Thema, es ist diese Geschichte mit dem Wohnen. Mit was? Mit dem Wohnen, in der Wohnsituation, Immobiliensituation, Mieten und so ein Kram. Sehr gut, ja. Und ich wundere mich ein bisschen, warum das sich nicht ändert. Ja, lass dich nicht irritieren. ich höre zu. Weil es gäbe Möglichkeiten, wie das man ändern könnte, denke ich. Und ich frage mich, warum das nicht gemacht wird. Ja. Also, und... Was sind die Möglichkeiten, oder? Zum Beispiel eine Frage, die mich wundert. Wir haben jetzt dieses Gelände von der ehemaligen Holzbrauerei. Ja. Das wurde, glaube ich, seinerzeit, habe ich mal in so einem Newsfeed gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn das stimmt, dann... Das ist echt krass. Wurde so für 90 Millionen Euro verkauft an so ein Immobilien-Investment-Ding. Ja, von der rein von der Grundstückslage und der Größe richtig. Her und dann so, wurde das halt irgendwie über mehrere Stationen weitergegeben. Und jetzt ist es irgendwie das Achtfache wert. So. Was mich wundert ist, warum die Stadt Hamburg da nicht die Hand drauf hat. Weil jetzt ist es natürlich von ich sag mal, 90 Millionen auf 800 Millionen oder sowas der Wert gestiegen. Und das wird natürlich hinterher dann in den Immobilienpreisen bei den Wohnungen, wird das natürlich dann durchschlagen. Also die Wohnungen werden mega teuer dadurch oder die Mieten werden mega hoch. Und ich wundere mich, warum die Stadt Hamburg nicht einfach so ein Gelände dann kauft, da selber Wohnungen drauf baut und dann halt diese Kunden. Das ist, verstehe ich. Ja, verstehe ich den Gedankengang. Also sie hätten es wahrscheinlich dann am besten ganz am Anfang gekauft, ne? Oder? Richtig. Wäre doch die Frage, ich weiß gar nicht. Ich meine, wir haben ja, weiß nicht, was für Mittel die Stadt Hamburg hätte, sich da sozusagen zwangsweise einzuklinken sozusagen. Man könnte, ich weiß nicht, ob es geht, aber normalerweise stelle ich mir das so vor, dass in der Stadt Hamburg irgendwie man es erlassen könnte, dass die Stadt Hamburg ein Vorkaufsrecht auf Grundstücke hat. Warum soll das nicht gehen? Also vermutlich ginge das. Ne? Wahrscheinlich gibt es dann halt Bedenken oder den Unwillen, das zu tun, so wenn alles in Richtung Verstaatlichung und so weiter ist. Mag sein, ja. Also das ist ja das große Thema. Ich meine, ich glaube, Berlin ist das ganze Phänomen ja noch wesentlich noch stärker als hier in Hamburg. Und hier in Hamburg sind wir auch gut dabei. Aber warum hat keiner den Arsch in der Hose, das einfach mal zum Thema zu machen? Frage ich mich einfach. Ja, ich meine, das ganze Wohnungsding nimmt ja schon, ja okay, bei Wahlkampf und so weiter, das ist halt häufig dann andere, größere Themen, die quasi dann... Das ist doch ein Thema, oder nicht? Das Thema? Ich glaube, für Leute sozusagen, für unseren Alltag ist es ein extrem großes Thema. Ich frage mich auch, warum das nicht so im gleichen Maße sozusagen den Wahlkampf einnimmt. Wobei, tut es ja teilweise, ne? Aber es wird dann immer vermischt. Ich glaube zum Beispiel so, keine Ahnung, AfD oder so macht ja Wahlkampf damit, dass halt die Migranten uns die Wohnplätze wegnehmen oder sowas. Ne? Also das heißt, es wird schon genutzt politisch als Thema. Es wird halt nur leider nicht so richtig in eine Richtung bewegt, die auf eine Lösung hinarbeitet. Ich schätze mal, das Ganze... Ich meine, Vorkaufsrecht ist ja ein interessanter Fall. Dann muss... Ich weiß halt nicht, wie viel Grundstücke die Stadt Hamburg wirklich besitzt. Ist das überhaupt ein Ding, was... Ich weiß noch nicht mal, Sagerwohnungen, sind die auf Grundstücken von der Stadt Hamburg? Oder ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert. Also es wäre interessant, wie sehr man dann das System sozusagen umbauen müsste, beziehungsweise wie sehr die Stadt Hamburg auf einmal Dinge tun müsste, die sie im Moment noch nicht tut. Aber allen Flächen, die halt jetzt irgendwie neu zur Verfügung stehen, wenn irgendwo Gewerbe abgebaut wird, was im Fall des Holzenquartiers passiert ist, oder auch hier beim Bahnhof, ne, der wird jetzt abgerissen, ja, dann geht da wahrscheinlich auch wieder ein Immobilienunternehmen rein und holt sich das und ja, natürlich Gewinnoptimierung. Ja. Das ist wahrscheinlich. Und ich meine, da wurden ja schon andere Wohnblöcke dann gebaut, neue Altona ist ja... Richtig, ja genau, neue Mitte, ja, auch so ein Ding, ich weiß nicht. Also das ist halt ein Thema und dann das nächste, was mich bei diesen Immobiliensachen wundert, ist, warum auf die, ich sag mal, müsste eine Kapitalertragssteuer sein, bei Immobilien nicht einfach die mega hochgesetzt wird, weil diese Spekulation mit Wohnraum ist einfach total asozial, ja, und keine Partei, also weder die sogenannte sozialdemokratische Partei, ich weiß nicht, wo das sozial ist, weil das bringt die nicht auf die Tagesordnung, ne? Dass man halt diese Kapitalertragssteuer für Immobilien einfach total hochsetzt, damit es uninteressant wird, mit Immobilien zu spekulieren. Und dadurch werden dann natürlich die Mietpreise und die Immobilienpreise sinken. Ja, wir haben eh interessante Art und Weise, mit Steuern umzugehen in Deutschland, glaube ich. Also wenn wir Kapitalertragssteuer und auch Vermögenssteuer, ist Deutschland ja auch sehr seltsam aufgestellt, sage ich mal. Also im Vergleich, im internationalen Standard auch einfach. Ja, im Vergleich. Und gleichzeitig haben wir extrem hohe Einkommenssteuer, also auch im internationalen Vergleich. Es ist irgendwie, aus irgendeinem Grund besteuern wir... Erbschaftssteuer ist auch so ein Ding. Mein Gott, ey. Auch ziemlich... Irgendwie haben wir das so als... Ich weiß auch nicht genau, woher es kommt, aber halt so als Kultur aufgebaut, dass wenn wir sagen, ja, irgendwie jeder, der Einkommen hat, wird halt sehr hoch besteuert und sehr viel anderes Ding, Zeug, was letztendlich auch also eine Art ist, Geld zu machen, ohne halt... Richtig. Was der Allgemeiner zugute kommt. Ohne selber zu arbeiten, also. Wird extrem negativ besteuert. Ich meine, also die Verschiebung würde ich auch sehr begrüßen, dass das halt umgelagert wird. Ich weiß, es ist sehr schwer zu sagen, warum das nicht zustande kommt. Ja. Ich würde... Also eine Sache ist wahrscheinlich... Das ist immer schwer, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie groß... Ich meine, das sind halt auch sehr große Summen, die da unterwegs sind, sozusagen. Ich weiß halt nicht, wie groß da das Interesse ist, halt Investoren eben doch anzulocken. Ich weiß nicht, ob Stadt Hamburg da in irgendeiner Weise... Es gibt ein Beispiel, das... Ich bin kein Experte, aber in Wien hat man irgendwie in den, weiß ich nicht, 1910er Jahren oder sowas, tatsächlich auch große, ich glaube, das war eine kommunistische Regierung, die damit dabei war. Ich bin kein Kommunist. Ja, kein Problem, ich weiß, aber da wurden halt riesige, von der öffentlichen Hand riesige Wohnprojekte gestartet. Und deshalb Wien heutzutage, ich habe einen Freund, der wohnt dort, beim Mietspiegel immer noch vergleichsweise so. Und so ein Projekt nochmal aufzulegen. Ja, ich schätze mal, also verstehe ich total. Ich meine, eine Sache, ja okay, Holzbrauereien, ne? Auf so einem Grundstück. Der Bahnhof hier wird jetzt platt gemacht. Ja, ja. Es wird dann nur ein S-Bahnhof. Das sind wieder Flächen, die da entstehen. Ne? Es gibt immer mal wieder Flächen, die dann zur Verfügung stehen, wo die Stadt Hamburg kaufen könnte und als wie so eine Genossenschaft, ja, auch selber da Wohnraum schaffen könnte für einen bezahlbaren Preis. Und das dann hat natürlich nicht irgendwelche Investoren, Leute mit viel Kapital, da irgendwie noch Geld rausholen, was dann hinterher die Mieter bezahlen müssen. Das ist einfach ein Unding. Ja, ich frage mich, wie sehr das... Ich meine, das einzige Argument, was ich so regelmäßig dann höre, zum Beispiel auch in Berlin, wurden ja auch nicht die Mietpreisbremse, die ist ja deutschlandweit, ne, aber es gab doch... Wir hatten sowas ähnliches. Warte. Mietpreissperre oder sowas, richtig, die einfach gesagt haben, hier, richtig. So höher geht's hier oder sowas. Ja. Da gibt's ja, also da gibt's unterschiedliche Ökonomen und unterschiedliche Meinungen, die dazu sind, aber was da immer gesagt wird, ist ja dann, ja, es gibt dann eh Umgang, das funktioniert alles nicht, und der freie Markt regelt das schon und so weiter. Wir sehen mittlerweile, dass der freie Markt das nicht regelt, würde ich mal behaupten. Ja. Beziehungsweise, also, Angebot und Nachfrage, also, es ist ja aktiv, es ist halt nur eine sehr hohe Nachfrage und ein sehr geringes Angebot. Ich schätze mal, ein Hauptfaktor, und das ist halt sehr ungünstig, ist, es wurde einfach wenig Wohnungsbau betrieben, glaube ich. Eine Sache, die da wahrscheinlich mit reinspielt, ist, dass wir in Deutschland generell recht, es ist, glaube ich, relativ aufwendig, Wohnungen zu bauen oder also Gebäude zu bauen, weil wir einfach einen sehr ausgeklügelten Bürokratieapparat natürlich. Katalog dafür hätten. Dass wir sozusagen, auch, also ein anderer Ansatz, das Ganze anzugehen, also wenn man Bedenken hat, dass die Stadt selber irgendwie Grundstücke hält oder so, wenn man irgendwie sagt, das ist dann schon zu nah an Kommunismus oder keine Ahnung, was ist dafür, oder weil der freie Markt wird ausgehebelt oder was weiß ich, könnte man ja immer noch so etwas tun, wie man reduziert die Regularien. Ja, also sozialen Markt wird... Dass man es einfacher macht, Gebäude zu bauen, weil je mehr Gebäude gebaut werden, rein theoretisch, desto mehr Wohnungen, desto mehr Preise. Ne? Ich weiß nicht, wie die Situation in Hamburg ist, da habe ich mir die Statistik noch nicht angeschaut. Generell gab es zumindest, okay, das war um Covid rum natürlich noch stärker, aber leerstehende Bürogebäude, so etwas umbauen aktiv. Auch das ist in Deutschland sehr schwer, weil Regularien, aber auch praktische Herausforderungen natürlich, weil die Gebäude nicht darauf ausgelegt sind und so weiter, aber rein theoretisch, also einfach nur ja, halt viel darauf ausrichten, je mehr, ich glaube im Moment holen Unternehmen wieder mehr, nutzen wieder mehr Büroflächen oder sowas, ich weiß nicht genau, wie der Trend im Moment in Hamburg ist, aber auf lange Sicht wird es weniger Bürogebäude geben, weil einfach mehr Dinge dezentral geregelt werden können. Ja. Insofern, da könnte man ein bisschen was rausholen. Eine andere Sache wäre halt auch, wie fällt das Stadtbild dazu? Ne? Also ich meine, wir können auch Wolkenkratzer hier hinhauen. Will man das? Will man das nicht? Dann hat man halt auch sehr viel Wohnfläche auf engerem Raum, theoretisch. Ja, ein anderes Thema. Ja, klar. Ist auch nicht, wenn man immer höher baut, ist auch nicht gut. Ist nur die Frage halt, wem gehört der Wohnraum? Wenn der Wohnraum kapitalintensiven Investoren gehört, bin ich der Meinung, ist das nicht der Gesellschaft dienlich? Sondern man sollte in dem Falle tatsächlich auch ein bisschen mehr verstaatlichen und eben dann auch die Steuern anpassen. Ich verstehe einfach nicht, warum das ist. Ja, genau. Das wäre halt natürlich auf jeden Fall ein Weg. Ich glaube, da ist, ich glaube, das ist einfach nur. Ja, politische Wille fehlt. Es fehlt der politische Wille offensichtlich. Oder keiner traut sich. Ja, weil ich glaube, es ist halt, na, ist schwer, ne? Ich glaube, wenn du sowas vorschlägst, bist du immer direkt ganz links auf dem politischen Spektrum eingeordnet, sozusagen. Und dann gibt es genügend Leute, die aufgrund dessen einfach nur sagen, will ich nicht machen, sozusagen. Also es gibt bestimmt auch, also es gibt ja auch generelle Überlegungen, wie sehr man in den Markt eingreift und so weiter. Ich persönlich bin sympathisch gegenüber der, also vor allem was mit der derzeitigen Wohnungssituation, dass halt Wohnraum als Grundrecht ernst genommen wird, sozusagen, und man dann nicht nur einordnet, okay, haben Leute Wohnraum, sondern wie viel, zu welchem Preis, sozusagen, ja, genau. Und die wird es nicht irgendwann zu einer zu hohen Belastung. Ich meine, Deutschland ist da schon auch da, glaube ich, ein Ausreißer im internationalen Vergleich. Ich glaube, wir haben einen sehr seltsamen Wohnungsmarkt. Also für ein wohlhabendes Land ist Wohnraum bei uns extrem teuer. Okay, liegt auch daran, dass wir nicht wie in den USA Papphäuser bauen beispielsweise. Das kommt dann auch wieder dazu. Und es ist natürlich hauptsächlich halt in den Großstädten. Ne? Natürlich gibt es dann auch nach, zieh doch aufs Land oder so, aber weiß man auch nicht. Wir werden es nicht lösen können, aber es ist halt wie jetzt hier mal Forum, wo ich mal diese Gedanken äußern kann. Okay. Aber du hättest, also wärst auch, also angenommen, Verstaatlichung von Wohnraum oder halt mehr Einmischung oder mehr Regularien und so weiter, fährt irgendwie politisch nicht. Sowas wie höher bauen, wäre das für dich eine Option oder nicht? Oder weiß nicht? Ich nicht, ob man das will. Ne? Dann, genau. Das Stadtbild ist natürlich, soll nicht versaut werden. Ist schwierig. Ich bin der Meinung, man sollte lieber den Raum, den man hat, tatsächlich in andere Hände geben. Ja, also ich glaube, ein offensichtlicher Weg, auf den sich eigentlich fast alle einigen können sollten, wäre halt Spekulation unterbinden, ne? Also genau solche mehrfachen Wechsel. Ich meine, es ist ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie da hinbauen wollen, dass die den Preis sozusagen, den Preis heftig. Alles wieder rausholen. Ja, das ist, genau, das kann nur Luxuswohnung wahrscheinlich sein. Genau. Ich meine, rein theoretisch, also außer die Leute verkalkulieren sich komplett, muss es sich ja irgendwie lohnen. Das heißt ja auch, dass wir eine viel zu hohe Nachfrage sozusagen haben, also eine extrem schlechte Wohnraumsituation. Ich meine, ich glaube, es gibt auch, in Hamburg ist das, glaube ich, auch ein Thema, aber in vielen noch touristischeren Gegenden, Südeuropa oder so, glaube ich, halt Airbnb und sowas, also wie viel Wohnraum tatsächlich als Wohnraum genutzt wird. Ja, das ist was anderes. Das ist in Hamburg gut geregelt eigentlich, finde ich. Dass man hier Wohnungen nicht als Airbnb einfach so vermieten kann. Das ist aufwendiger. Ja. Ich habe es nie versucht, deswegen. Doch, man kann ja nicht. Es gibt eine Regel, soweit ich weiß, dass man hier nicht eine Wohnung kaufen kann und sie dann als Airbnb vermieten kann. Das finde ich zum Beispiel gut. Weil sie dann den lebenden Menschen hier nicht. Ja, genau. Wir müssen Schluss machen. Ja, kein Problem. Ich muss weiter. Wir haben ein bisschen jongliert. Ganz genau. Ein bisschen mehr Zeit hätten wir vielleicht. Danke, ne? Durchgeburt. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.